2005 brachte es eine Studie an den Tag. Ob Atkins, Zone oder Ornish-Diät, es ist eigentlich ganz egal, welcher Diät wir folgen, denn dauerhaftes Abnehmen gelingt mit keiner. Manche verbieten die Fette, andere schlagen vor, Kohlenhydrate zu vermeiden. Wieder andere setzen einzig und allein auf die Kalorienzahl. Das Ergebnis ist so gut wie immer dasselbe. Die vorübergehend erzielte Gewichtsreduktion bewegt sich im Bereich weniger Prozent. Und nach einem Jahr sind die meisten Teilnehmer wieder in ihren alten Ernährungstrott verfallen, mit entsprechenden Jojo-Effekten. Also es ist nicht nur sinnlos, sein Leben auf eine Diät einzurichten, sondern auch frustrierend, denn das Unternehmen ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Hinzu kommt, dass wir unserer Gesundheit damit auch keinen Gefallen tun. Denn Übergewicht als Ursache von Krankheiten bleibt ja letztlich bestehen. Und der Druck, den man als Übergewichtiger wegen seines Aussehens oft spürt, wird durch das Versagen bei Diäten ja nur noch schlimmer. Die Devise lautet deshalb: Schluss mit den Diäten und hin zu einem Ernährungsverhalten, das perfekt auf den eigenen Stoffwechseltyp zugeschnitten ist. Und zwar mit Hilfe der Insulintrennkost. Hinter der Insulintrennkost steckt Folgendes. Sie dürfen täglich 3 sättigende Mahlzeiten genießen, die Sie in festen Abständen einnehmen. Dabei ist es sehr wichtig, dass immer etwa 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten liegen. Passé sind Kleinigkeiten zwischendurch, also weder Obst noch Süßigkeiten oder zuckerhaltige Getränke zwischen den Mahlzeiten. Tierisches Eiweiß und Kohlenhydrate werden morgens und abends strikt getrennt. Sie werden mithilfe des folgenden Ernährungsprogramms gesünder leben und ihr Optimalgewicht erreichen bzw. halten, ohne ständig gegen Heißhungerattacken ankämpfen zu müssen. Sie werden sehen, während der einzelnen Mahlzeiten werden Sie wahrscheinlich mehr essen als vorher und trotzdem nicht zunehmen. Aber das Beste ist eigentlich, dass auch bei kleinen Ausrutschern nicht gleich der ganze Gesamterfolg in Frage gestellt ist. Dabei ist die richtige Ernährung aber nicht alles. Vollständig wird das Schlank-im-Schlaf-Konzept erst durch ein spezielles, ganz moderates Bewegungstraining, das Trunz-Training. Dieses Training will aus Ihnen keinen Supersportler machen, sondern es hilft Ihnen, durch das richtige Training zur richtigen Zeit, eine Menge überflüssiges Fett zu verbrennen. Und das, ohne stundenlang schweißtreibend auf einem Laufband stehen zu müssen.